Frieden, welche Farben unsere Rechten. Das Buch denkt für Deutschland, für Recht und Freiheit auch in dir. So hüte dich, England, so hüte dich.